Hallo, meine Magic Man. Hier ist er wieder, euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wie ihr hier seht, ich habe hier den PC von meinem Kumpel, den hat er gestern gebracht. Und der kriegt jetzt mal eine richtige Verjüngungskur. Also, ich habe gerade erstmal also heute Morgen, ich war schon um 6 Uhr oder so wach, ich war völlig ausgeschlafen, konnte nicht mehr schlafen, ich war topfit. Und habe heute Morgen schon den Rechner hier, den Mock da rausgesaugt und auseinandergebaut, schon Teile bestellt und so weiter. Die Teile werden dann wahrscheinlich morgen kommen. Grafikkarte, Netzteil muss neu und einfach so und ein neues Gehäuse auch, weil das ist halt von 2003, das ist jetzt 17 Jahre alt, das ist alles nicht mehr für heutigen Standard ausgelegt. Ich habe hier ein bisschen anderes Gerät stehen, als er da hat, aber wir bringen ihn jetzt auf den gleichen Stand fast und dann kann er auch, wenn wir abends mal mit Kumpels eine Runde zocken, dann ist er auch wieder dabei und hat Spaß daran und dann macht es mir auch Spaß, ihm das Ding fertig zu machen. Ja, danach war ich schon im Gym. Ich war heute Morgen schon um 10 Uhr ungefähr im Gym, habe Brust trainiert. Also war wirklich schön, weil es war leer. Es war eine frische Luft im Gym. Es war kaum einer da, nur zwei nette junge Männer, die ich so gelegentlich im Gym sehe, mit denen ich auch gerne mal einen kurzen Schnack mache. Und das war ganz angenehm. Und dann war ich auch kurz vor 12 schon wieder hier, konnte schon in den Tag starten mit meiner Korrespondenz, Telefonate und so weiter. Ja, und jetzt ist ja schon wieder Videotime. Ja, Männer, und Thema des heutigen Videos ist, warum ihr mit Frauen nichts versuchen sollt, richtig zu machen. Ich weiß noch gar nicht, wie die Überschrift sein soll. Jedenfalls geht es darum, wir Männer versuchen ja oder haben versucht oder immer wieder hat, jeder Mann hat das mal gemacht. Ich sag mal auch Alpha-Männer, auch Red Pill-Männer, die früher noch nicht Red Pill. Jeder hat mal in irgendeiner Form versucht, irgendwie mit einer Frau irgendwie irgendwas recht zu machen. Und das ist der größte Fehler, den ihr machen könnt. Ich kann euch aus meiner Erfahrung nämlich auch sagen, warum. Jedes Mal, wenn ich mit einer Frau nichts recht machen wollte und ich sie behandelt habe, als wäre ich der Star und sie nur ein Fan von mir, dann hat sie alles für mich getan. Wirklich alles. Sie war plötzlich ging ihre ganze Existenz nur noch darum, mich zu pleasen. Und für die Frauen, für die ich in Beziehungen alles getan habe, die meine Autos mit vollen Tanks bewegt haben, für die ich Häuserabträge und Mieten bezahlt habe, also meiner letzten Ex, mit der ich jetzt 8 Jahre zusammen war. Ich hatte ihr sogar, ich will ja ehrlich mit euch sein und das ist mir auch wichtig, diese Authentizität, weil nur so kann man daraus lernen. Ich habe ihr eine Kontovollmacht gegeben für ein Konto, auf dem sich zu dem Zeitpunkt 160.000 Euro befunden haben. Einfach nur, um sie abzusichern. Also falls ich mal einen Unfall habe oder irgendwas mir passiert, dass sie sofort ihren Lifestyle weiterleben kann. So habe ich gedacht, aufgrund meines Loyalitätsgedankens heraus, dass ich gesagt habe, okay, es soll ihr zu jedem Zeitpunkt gut gehen, wenn mir mal irgendwas passiert. Also sie soll weiterhin die Versorgung für die Tiere sicherstellen können, sie soll weiterhin die Versorgung für die Hunde sicherstellen können und der Lifestyle muss einfach gehalten werden, ganz gleich, was mir passiert, weil ich war zu der Zeit geschäftlich sehr viel unterwegs mit dem Auto und es kann ja mal schnell passieren, dass mal irgendwas passiert und man kommt halt nicht mehr wieder. Und aufgrund meines Loyalitätsgedankens, den ich dann noch hatte, 2018 habe ich ihr die Kontovollmacht gegeben und ich war dann natürlich auch, genau, 2018 habe ich ihr die eingeräumt und ich war natürlich geschockt, umso mehr geschockt, dass ich diesem Menschen so einen Loyalitätsbeweis mache und sie im Umkehrschluss mich überhaupt nicht respektiert in gewissen Zügen. Also grundsätzlich hat sie irgendwie immer so den Respekt, aber diese Spitzfindigkeiten und diese Finalen, dieses Shit-Geteste, dieses Gegaslighte, dieses nicht einsehen wollende, meiner Logik nicht folgen wollende, oder diese Respektlosigkeiten, die sie in Form von Illoyalitäten gegenüber Dritten, also nicht in Form von Fremdgehen, sondern gab es noch andere Geschichten, da werde ich auch mal ein längeres Video zu machen, das ist auch hochinteressant. Also richtig, richtig Verrat, wo sie wirklich eine angenommene Loyalität, wo sie hätte neben mir stehen müssen. Muss mal einen Schluck Wasser trinken. Ah, wo sie hätte wirklich neben mir stehen müssen gegenüber Dritten, die bei uns gemietet oder gepachtet haben und so weiter. Und da ist sie mir wirklich in den Rücken gefallen, weil sie noch eine andere Verwicklung hatte und brauchte deren Nutzen. Also sie brauchte deren Leistungsfähigkeit in Form von Treckern und so weiter, sodass sie dann nicht an meiner Seite loyal gestanden hat. Obwohl sie, ich muss nochmal zurückspulen, von mir eine Kontovollmacht hatte, ich angenommen hatte, wir haben so eine Beziehung, wir planen langfristig miteinander und das war meine Annahme und ich war ja auch verpflichtet. Mir ging es nicht mehr um Liebe, mir ging es schon um Loyalität und Gewohnheit. Also das war bei mir schon was völlig anderes. Und das konnte ich aber von ihr nicht zurückerwarten. Und das waren für mich dann alles so Momente, wo ich wach geworden bin und gesagt habe, Moment mal, was ist denn hier los? Oder ich habe beispielsweise, wollte mir noch so einen Ponyhof kaufen, weil man die wirklich lukrativ vermieten kann, und hatte einen Termin gemacht mit einer anderen Dame, die so ein Ding verkaufen wollte. Und habe gesagt, den kaufe ich für mich. Du kannst aber gerne mitkommen, weil vielleicht, du bist ja auch so eine Immobilienfrau, sag ich, komm mit, guckst dir mit an. Und dann passte mir das aber nicht mit den Garagen, das war so ein bisschen missverständlich beschrieben im Internet. Da sollten irgendwie 4 Garagen sein, waren aber irgendwie dann final doch nicht 4 Garagen, es waren nur 3 Garagen, und zu dem Zeitpunkt hatte ich 4 Autos, sodass ich dieser Unternehmerfrau, die das verkaufen wollte, die auch gesagt hatte, ja, wir haben das hier einfach nur so gekauft, das ist eine von 7 Immobilien dieser Art, die wir haben, weil es hat uns gefallen, deswegen haben wir uns das gekauft. Gut, wenn das jemand kann, als 7. Immobilie, sei jedem gegönnt. Als ich dann aber sagte, ja, wissen Sie, ich habe mir das hier mit den Garagen anders vorgestellt, sage ich, ich habe 4 Autos, das war ein bisschen missverständlich beschrieben im Internet, da rollte meine Freundin zu dem Zeitpunkt die Augen, weil ich gesagt habe, ich habe 4 Autos, und für sie das wohl so ankam, hat sich im Nachhinein rausgestellt, als würde ich mich damit profilieren wollen. Okay, da rollt sie ihre Augen, weil ich es wohl nötig gehabt habe zu sagen, dass ich 4 Autos habe. Aber wenn ich 4 Autos habe, dann habe ich nun mal 4 Autos. Was soll ich denn machen? Ich habe ja 4 Autos, also muss ich doch als Immobilieninteressent ansprechen können, was für Bedürfnisse ich habe, und dass das nicht jetzt final passt. Hat sie jedenfalls respektlos vor der Verkäuferin die Augen gerollt, und die hat natürlich auch sofort als Frau gemerkt, dass ich meine Frau dahingehend nicht im Griff habe und dass sie mich nicht respektiert. Und dann habe ich gemerkt, weil ich habe da ganz feine Antennen, dass ihre Wahrnehmung mir gegenüber sich in dem Moment auch verändert hat. Und das alles wohlgemerkt hat mir meine Ex-Freundin geboten, der ich eine Kontovollmacht über ein Konto eingeräumt hatte, mein Konto, auf dem sich 160.000 Euro befunden hatten. Das muss man sich mal vorstellen. Also sie hatte nicht von mir die Erlaubnis, Geld von meinem Konto zu nehmen. Das müsst ihr bitte richtig verstehen. Ich hatte ihr das zur Sicherheit, wie gesagt, eingeräumt, nur falls mir was passiert. Und sie hat auch nie Geld von diesem Konto abgehoben. Also das habe ich dominiert, diesen Frame. Sie hätte niemals irgendwie nach Hannover fahren dürfen und zieht meine Karte durch. Also sie hat niemals Geld, sie hat auch eine Karte, aber sie hat niemals Geld abgehoben. Das hätte ich so auch nicht gestattet. Das war also wirklich nur für den Notfall angedacht. Und das hat sie auch respektiert. Da hätte es auch keine Kompromisse gegeben. Also so war das nicht gedacht. Also sie hätte nicht die Karte nehmen können, um da einfach sich mal eine neue Jacke zu kaufen. Das war definitiv nicht erlaubt, hat sie auch nicht getan. Jedenfalls, sie hat mich, obwohl ich all diese Dinge ihr geboten habe und dass sie jetzt auch einen Ponyhof besitzt, wo sie Mieteinnahmen hat, wo sie 5 Wohnungen drin vermietet und so weiter, das ist alles meiner Leistungsfähigkeit geschuldet. Und da hat man als Mann am Ende des Tages, genießt man dafür überhaupt. Ich habe also als Mann, als Beziehungspartner alles richtig gemacht. Aber was ich sagen wollte, am Ende genießt man als Mann dafür überhaupt keinen Respekt, überhaupt keine Loyalität und gar nichts. Das ist einfach augenöffnend. Deswegen versucht nicht mit Frauen irgendwas richtig zu machen. Macht mit Frauen grundsätzlich alles falsch. Also das Gegenteil davon. Dafür respektieren die den Mann. Also ich hatte beispielsweise mal ein Mädchen, der habe ich gesagt, du kannst niemals meine Nummer 1 werden. Das ist alles hier ganz interessant, sage ich, hier so ein bisschen Spaß mit dir zu haben und so. Aber so mehr wird dann nicht gehen, sage ich zu ihr. Und das war in der Übergangszeit. Muss ich ganz ehrlich sein, da bin ich zweigleisig gefahren aus einer Beziehung, habe dieses junge Mädchen kennengelernt und den Vollkontakt, den sie mir geboten hat und den ich mir in ihr herangezogen habe, also ich habe die wirklich dressiert, wenn man so will, und sie hat sich von mir auch liebend gern dressieren lassen, weil ich sie wirklich ich habe sie behandelt, ich bin der Star, du bist mein ganz, ganz kleiner Groupie, du bist quasi im Vergleich zu mir, bist du eine Null, und so habe ich die behandelt. Und dementsprechend, die hat mich durch die Decke respektiert. Also wenn ich die gefragt habe, wem sie gehört, hat sie gesagt, mir. Sie hat sich als mein Eigentum betrachtet. So, jetzt muss man sich das mal vorstellen. Die habe ich behandelt, also ich würde jetzt mal sagen, aus einer vernünftigen, klardenkenden Perspektive, und ich bin ein Klardenker, ich habe sie unwürdig behandelt. Ich habe sie respektlos behandelt, ich habe sie fies und auch sadistisch behandelt. Und die hat mich über alle Maßen respektiert, über alle Maßen hat sie als mein Eigentum betrachtet. Ich konnte ihr jedes Kunststück im Bereich Vollkontakt beibringen. Sie war sich für nichts zu schade, wirklich für gar nichts. Ich will das hier nicht weiter ausführen, weil das ist der falsche Kanal dafür. Das machen wir dann mal, wenn wir uns beim Red Pill Treffen sehen. Die hat mich wirklich über alle Maßen respektiert und ich habe nie versucht, ihr irgendwas recht zu machen. Niemals, nicht einen Millimeter. Die anderen Beziehungsfrauen, die ich hatte, denen ich alles recht gemacht habe, die haben mich nicht respektiert. So, die Lehre daraus ist einfach, es ist nun mal Female Nature, dass das, was sie haben, also die Frauen lieben nicht den Mann, ich würde sagen, sie lieben das Spiel und die Jagd und den Manipulationsprozess Aber wenn sie ihr Ziel erreicht haben, ist das, was sie dann da bekommen haben, also den Beziehungsmann, das Zusammenziehen, den Mann betaisiert zu haben auf die eine oder andere Art oder die Erfolg in ihrer Manipulation gehabt zu haben, dann ist der Mann das Langweiligste, was es gibt. Und genau diesen Prozess musste ich auch erleben, weil ich dann natürlich auch mit diesem jungen Mädchen, die sich anfangs wirklich als mein Eigentum betrachtet hatte, das war dann tatsächlich so, dass sie mir über die Qualität des Vollkontaktes, den ich ihr beigebracht habe, wie sie mich zu pleasen hat. Und das war dann auf einem so qualitativ hochwertigen Level, dass ich davon, muss ich jetzt im Nachhinein gestehen, also ich bin davon quasi abhängig geworden. Ich hatte, kann man definitiv so sagen, weil ich mich an diese Qualität von Vollkontakt gewöhnt habe, dass ich jederzeit darauf zugreifen kann und dann auf diese Qualitätsstufe, die der normale Mann nicht bekommt. Also der normale Mann bekommt einen Seestern und sie wird ihn auch den Magic Stick niemals richtig in den Mund nehmen. Die lutscht da so ein bisschen an der Kuppe rum auf den ersten 3 Zentimetern, aber das ist ja nicht das, was wir Männer wollen. Und wenn man da einmal eine vernünftige Qualitätsstufe kennengelernt hat, dann gerät man, und das ist diese Verschiebung der Mächte, dann hat sie nämlich genau, deswegen ist auch ihr Angebot an Vollkontakt eine Form von Manipulation für den Mann. Weil man gewöhnt sich jetzt an diese Qualität, man fühlt sich so erhaben und so eifer dadurch, dass man sie so dominieren kann. Aber dadurch, dass sie das quasi gibt, ist sie auch in der Lage, das wieder wegzunehmen. Und dann kommt dieser Zugeffekt, das ist wie so dieser Windschatteneffekt. In dem Moment, wo sie das wegnimmt, habe ich gemerkt, oh Gott, und dann wollte ich hinterher und dann habe ich verloren. So. Und das ist genau dieser Punkt, das ist genau diese Dynamik da drin, die man wirklich verstehen muss. Und deswegen darf man die Frauen wirklich nicht jagen. In dem Moment hat man verloren. Man ist der langweiligste Mann für eine Frau, wenn man sie haben will, wenn sie das schon merkt, das ist nicht interessant. Dann jagt sie den nächsten Mann, der sie nicht haben will. So funktioniert das. Und um wieder zurück zu diesem Thema zu kommen, also ich habe immer gemerkt, wenn ich die Frauen, ich benutze jetzt dieses Wort, also das ist natürlich auch spielerisch, aber auch, da ist auch ein Ernst mit drin. Also wenn ich sie wirklich wenn ich mich priorisiere, also wenn ich sage, ich bin nur mir wichtig, ich bin egoistisch, ich setze meine Interessen an den Vordergrund, meine Interessen gepleased zu werden, meine Interessen nach Freizeit, meine Interessen nach Ausgleich, nach Sport, nach Freunde treffen, nach Geld verdienen. All das, was ich will, ist die Nummer 1 und sie ist nicht mal die Nummer 2, sie ist nicht mal die Nummer 3, sie ist nicht mal die Nummer 7. Dann möchte sie gerne in dieser Hierarchie aufsteigen. So. Und das ist das Game, was man begreifen muss. Und da drin muss man sie halten. Weil da kann man sie dann sehr lange drin halten und dann bemüht sie sich und dann versucht sie und provided oder bietet natürlich eine hohe Qualitätsstufe in allen Belangen. Dann fängt sie an zu kochen, sie will den Mann ja dahingehend manipulieren, dass er sich an sie bindet. Und wenn sie das erreicht hat, dann ist es Game Over, das war's. Dann hat sie selber schon kein Interesse mehr an dem, was sie sich da zurecht manipuliert hat. Und deswegen, da muss man sich wirklich die Frau auf Abstand halten. Bei Männern gilt das wiederum nicht. Also wenn ich jetzt einen Freund hätte beispielsweise, der fragt mich, kannst du mich irgendwo hinfahren? Ja klar, warte, gucke ich, kann ich, habe ich die Zeit, dann mache ich es. So, da würde ich auch nicht nach Spritgeld fragen und gar nichts, gar kein Problem. Also wenn man irgendeinen Freund hat, für den kann man das machen, das ist was anderes. Aber für eine Frau darf man es grundsätzlich nicht machen. Wenn die fragt, hast du nachher Zeit, kannst du mich mal zum Bahnhof fahren? Ich treffe mich mit einer Freundin habe ich keine Zeit für hier, ich habe noch einen Kunden, mach was du willst. So, das ist für die Frau interessant. Sie wird eine andere Lösung finden. Sie wird nach wie vor zum Bahnhof gebracht, nur halt nicht von mir. Das heißt, ich spare mir den Verschleiß an meinem Auto, ich spare mir den Verbrauch von Benzin, ich spare mir die kostbare Zeit und ich spare mir den Verlust von Respekt. Das ist das Größte. Weil ich ihr nicht helfe, ich lasse sie alleine, weil es mich nicht interessiert, wie sie ihre Probleme löst. Und dafür respektiert sie den Mann. Ich habe es nicht erfunden, aber das ist das Game. Und genauso verhält sich das auch bei Kimber, wenn ich mit ihm durch den Wald gehe. Er ist beispielsweise, wenn er eine andere Hündin sieht, es gibt so, die Hunde treffen sich, ist eine Hündin, mit Rüden und Rüden, habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört, klappt das nicht so gut, aber mit Rüden und Hündin klappt das halt sehr gut. Kimber ist halt ein unkastrierter Rüde, also ein echter Alpha-Hund. Mit dem Schwanz sehr weit oben, also mit dem man wedelt. Und also das demonstriert, wenn er den so stolz nach oben hält, die Palme, Ich habe keine Angst, ich bin, das ist mein Frame, ich bin da, mich muss man respektieren, an mir geht man nicht einfach vorbei. So, dann kommen diese Hündinnen und beschnüffeln ihn und er schnüffelt auch kurz und dann hat er kein Interesse und zieht seine Linie einfach weiter durch. Er geht einfach weg und riecht weiter am Straßengraben und, oh sorry, ich muss hier mal kurz gucken. Riecht weiter am Wald, Straßengraben ist ja falsch, wir sind ja im Wald, also riecht er weiter am Rand des Weges und geht einfach weiter. Und diese Hündin, die ist von ihm angetan, weil er ist sehr präsent und er steht gut da, er steht super im Saft und läuft hinter ihm her. Und die kann gar nicht begreifen, dass er gar nicht mit ihr spielen will, auf diese Spielaufforderung gar nicht eingeht. Er geht einfach weiter. Und dann läuft sie hinter ihm her, reibt sich an ihm, stößt ihn an, bellt ihn an, macht diese Spielaufforderung vor ihm und er geht wieder an ihr vorbei und schnüffelt einfach weiter, beachtet die gar nicht. Dann geht die wieder hin, dreht ihm sogar den Hintern zu und er geht einfach weiter. Das interessiert ihn gar nicht. So. Und das ist dieses Anziehung, Anziehen, Wegdrücken, Windschatten-Effekt, wie ich das nenne. Und andersrum ist aber auch nicht jeder Mann für jede Frau ein Alpha. Also Kimba, auch Kimba, der ist jetzt ein Alpha-Hund zum Beispiel, ist ein super Beispiel, weil es passt perfekt zu unserem Thema, ist auch manchmal ein Beta für andere Hündin. Dann sieht er eine andere Hündin und da wird er aufdringlich. Also weil er sie jagt, er findet sie toll, er findet sie heiß. Und dann fängt er an, sie zu beschnüffeln und sie zu beschnüffeln. Und er ist sehr aufdringlich, er hat Interesse, offenkundig. Und diese Hündin merkt, dass er zu viel Interesse hat und knurrt ihn an. Und er schnuppert weiter und sie knurrt. Und er schnuppert weiter und riecht unten rum. Und das passt ihr nicht. Und auf einmal wird sie kiebig und hackt mal so kurz nach ihm. Das ist nicht böse, aber sie will ihm damit signalisieren, lass mich in Ruhe, ich habe keinen Bock auf dich. Und er jagt weiter und schnüffelt an ihr rum. Und man sieht auch in diesem unsicheren Blick dann ist er betaisiert. Und genau das Gleiche passiert uns Männern auch. Deswegen bin ich der Meinung, Frauen zu jagen, ist die Betaisierung. Also in dem Moment, wo man hinter einer Frau her ist, hat man sich selber betaisiert. So einfach funktioniert das. Das sind nun mal diese Dynamiken, sie sind einfach da. Und ich kann euch das mit meiner Erfahrung bestätigen, auch mit meiner Beziehungserfahrung oder auch dem, was ich so zwischen meinen Beziehungen gemacht habe. In dem Moment, wo ich die Frau nicht priorisiert habe, nicht gejagt habe, mir völlig egal war, ob die kommt oder nicht kommt, in dem Moment funktioniert dieser Windschatteneffekt. Sie will unbedingt meine Aufmerksamkeit und die gebe ich ihr nicht. Aber ich habe dann auch den Fehler gemacht, weil ich Blue Pill war, ich habe mich zwar Alpha verhalten, authentisch wie ich war, aber ich war halt auch Blue-Pilled und wusste um den Switch, also um das Umschalten dieser Dynamiken nicht. Und da war dann natürlich mein Fehler drin. Heute bin ich so schlau, ich halte die Frau genau in dem, was sie will. Also sie kann dieses Manipulationsspiel spielen, es gibt aber keinen Fortschritt. Und solange sie sich da Mühe gibt, ziehe ich meinen Benefit und meine Lebensqualität daraus. Aber wenn sie sich keine Mühe mehr gibt und wenn sie nicht mehr am Klettern ist und am Kämpfen, dann und das genießen die, dann kann sie ja weitergehen. So, solange sie da sich noch Hoffnung macht, kann sie ja klettern. So, und solange game ich das Ganze, weil da ziehe ich natürlich meine Quality Time dann raus. Aus ihrem Will to Please. Was ich euch auch noch mit an die Hand geben will, ist auch hochinteressant. So habe ich immer die Frauen behandelt, auch beispielsweise jetzt da, wo ich gewohnt habe. Ich hatte ja viele Nachbarinnen, Ponyhof, ich hatte mit vielen Mädchen da zu tun und Frauen. Und dann grillt man ja auch mal hinten gemeinsam und so weiter. Und ich aus meinem eigenen Anspruch heraus, dass ich mich selbst behandelt habe wie ein Star, habe ich beispielsweise, wenn ich da jetzt saß, und dann habe ich nur zu der einen Nachbarin, die da auch in dem Haus gewohnt hat, gesagt, ich habe gar keine Serviette und keinen Ketchup, sag ich, bring mir mal eine Serviette und Ketchup. Und das war für sie schon so selbstverständlich, weil ich das so rübergebracht habe, das steht gar nicht zur Diskussion, bring mir mal eine Serviette und Ketchup, habe ich gesagt. Und dann ging sie schon los und wollte mir das holen und dann sagt eine andere Freundin, eine richtige Fee-Fail, die war auch schon verheiratet, das ist eine, die ihren Mann richtig betaisiert hat, sagte dann zu ihr, ja, du musst das nicht machen, nur weil er dir das sagt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, misch dich mal nicht hier in meine gute Erziehung ein, sage ich, und in etablierte Abläufe, die hier wunderbar funktionieren, sage ich. Das kannst du bei dir zu Hause und deinem Mann halten, wie du willst, sage ich, aber hier läuft das so, wie ich das sage. So sage ich weiter. Und dann ist sie gegangen, hat mir das geholt. Das hat ihr gar nicht gepasst. Oder wir waren bei einer anderen Freundin auch zum Grillen. Und die anderen Männer bringen mal alle brav ihren Teller wieder zurück in die Küche oder da, wo sie hingehören. Und ich habe der Gastgeberin, ich sage, komm mal her. Dann kam sie zu mir und ich habe ihr einfach meinen Teller so hingegeben. Und sie nimmt den und nimmt den mit. Und nachdem sie das dann getan hat, hat sie mich sogar darauf angesprochen, wie frech ich eigentlich bin, dass ich hier einfach so den Teller gebe. Also so lustig. Und ich sage, wieso, hat doch gut funktioniert. So. Und das ist diese Dynamik da drin. Das heißt, wenn ihr mit einer Selbstverständlichkeit rangeht, dass das euer Wesen selbst ist, gepleased zu werden, dann werdet ihr gepleased. Wenn ihr aber der Pleaser seid, dann werdet ihr dafür nicht respektlos behandelt und auch nicht wertgeschätzt. Das sind diese Dynamiken dazwischen. Und also ich beispielsweise, ich kann gar nicht mehr, nachdem ich das alles begriffen habe, Frauen irgendwas recht machen. Das ist gar nicht mehr Teil meines Wesens. Das existiert in mir gar nicht mehr. Ich reiche Frauen meinen Teller, ich sage denen, was ich von denen will, ob sie für mich einkaufen gehen soll und so weiter. Also ich gehe beispielsweise auch nicht einkaufen. Ich habe Frauen, die für mich einkaufen. So, weil ich setze dieses Ding nicht auf, ich habe da keinen Bock drauf. Das ist für mich, was soll das? Und außerdem ist mir auch der Ablauf zu blöd. Man steigt aus dem Wagen, man nimmt sich den Wagen, man nimmt die Sachen aus dem Regal in den legt sie in den Wagen. So, dann fährt man das Zeug zur Kasse, legt es aus dem Wagen auf das Band, von dem Band wieder zurück in den Wagen, aus dem Wagen in die Tüte, mit der Tüte in den Wagen. So, also das ist, muss ich einfach so sagen, das ist auch Teil meines Wesens, da möchte ich auch authentisch zu euch sein. Ich bin zu intelligent dafür. Ich bin einfach zu intelligent dafür, aus dem Regal in den Wagen, aufs Band, in den Wagen. Das sind mir zu viele Handgriffe. Das muss jemand machen, dessen Gehirnfähigkeit nicht auf meinem Niveau ist. Und wer bietet sich dafür an? Ich würde sagen, Frauen. Deswegen gehe ich beispielsweise auch gar nicht selber einkaufen. Weil ich diesen Anspruch halt einfach habe und das auch einfordere. Und dann funktioniert das auch. Indem man ihr einfach selbstverständlich den Teller gibt. Oder meine Ex hat das damals auch mit mir versucht, dass sie zu mir gesagt hat, ja, du kannst ja auch mal deinen Teller wegräumen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, aber deine Zeit ist doch günstiger als meine, sage ich, dann mach du es doch. So. Oder ich war dann auch mal frech, dass ich gesagt habe, ja, sozial ist, was Arbeit schafft, sage ich. Das ist sehr sozial von mir, dass ich den da stehen lasse. Also damit habe ich schon so aus meinem Alpha-Ding raus ihren Shit-Test bestanden. Und deswegen, diese Dynamiken einfach zu verstehen und sie in sein Leben zu implementieren, ist zwar nicht, sage ich mal, Mainstream-fähig, funktioniert aber. Ja, Männer, ich denke, die Message ist klar. Ich kann keine Frau mehr pleasen, weil die Frauen, die ich gepleased habe, die haben mich wirklich schlecht behandelt. Und die Frauen, die ich schlecht behandelt habe, die haben mich behandelt wie ein Rockstar. Ich habe meine Wahl getroffen. Männer, ich sage danke für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich wieder auf eure Kommentare. Ich freue mich auf eure Daumen hoch und auf eure Abos. Und wir sehen uns morgen. Tschüss.